Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Bildungsfern. Diesmal ist es die Ausgabe 45 und ich möchte mal ein wenig darüber sprechen, wie sich so mein Verhalten verändert hat, was die Mobilität angeht. Ich bin da generell eigentlich immer ein großer Verfechter von unterschiedlichen Fortbewegungsmitteln, also Auto oder öffentlicher Personennahverkehr. Das ist aber jetzt durch die Corona-Krise alles so ein bisschen schwieriger geworden. Während der Schulschließungen war ja nichts eigentlich groß mit Verkehr, da ist man ja hauptsächlich zu Hause geblieben. Jetzt aber seit den oder nach den Sommerferien gibt es dann doch wieder mehr Bewegung in Richtung Schule. Trotzdem fühle ich mich aber nicht so richtig wohl, wenn ich mich da in einen Bus oder eine Bahn setze oder den öffentlichen Nahverkehr. Und deswegen habe ich da mal so ein bisschen rumexperimentiert und verschiedene, alternative Fortbewegungen mal angeschaut. Hinzu kam auch noch, dass unser Auto drohte kaputt zu gehen und jetzt funktioniert es dann doch zwar wieder, aber irgendwie war dann auf einmal so die Frage, kauft man jetzt ein neues Auto? Braucht man eigentlich ein Auto? Kauft man ein Elektroauto? Oder eben auch nicht. Da gibt es jetzt so ein paar Gedanken, die ich da mal so ein bisschen äußern möchte. Ja, vielleicht einmal zunächst zur Autofrage. Also irgendwie jetzt Verbrenner oder Elektro, es hängt wahrscheinlich wirklich stark davon ab, ob man und wie häufig man das Auto tatsächlich benötigt und auch für welche Strecken. Wenn man sich ein Auto kauft, also dass man das wirklich überall dann zur Verfügung hat und immer vor der Tür stehen hat, kann man sich ein Elektroauto wahrscheinlich nur dann zulegen, wenn man auch eine Möglichkeit hat, den irgendwie aufzuladen, also an den Strom anzuschließen. Hier bei uns zu Hause funktioniert das leider nicht ohne weiteres, da haben wir keine Möglichkeit. Bei uns an der Schule allerdings schon, da gibt es einige Ladesäulen, wo man die Elektroautos aufladen kann. Andererseits ist vielleicht die Frage, ob man wirklich ein Auto benötigt. Und deswegen habe ich da mal geschaut, das mache ich immer mal wieder und gucke, gibt es nicht so andere alternative Möglichkeiten wie zum Beispiel Carsharing. Und tatsächlich gibt es hier in Bochum auch eine Möglichkeit für das Carsharing. Da gibt es zig Anbieter und man muss am besten schauen, welcher ist einigermaßen gut gelegen, so dass ich zu so einer Station hinkomme, am besten hinlaufen kann in nur wenigen Minuten und habe dann dort auch ein Auto. Dann ist es tatsächlich eine interessante Option zu überlegen, ob man wirklich ein Auto braucht oder ob man nicht doch besser eigentlich mit Carsharing das Auto dann nur dann besorgt oder sich ausleiht, wenn man es denn wirklich braucht. Und wenn man es dann mal für einen Urlaub oder für längere Strecken braucht, ob man sich dann nicht einfach einen Mietwagen oder etwas anderes besorgt. Also das ist sicherlich eine interessante Option für uns persönlich. Sind wir jetzt immer noch bei dem Auto, weil es eben leider doch noch repariert werden konnte, leider in Anführungszeichen, weil dadurch jetzt natürlich auch kein Druck entsteht, sich umzuschauen. Aber das wäre sicherlich eine Option, mit der man da mal überlegen könnte. Ja, Autos ist eine Variante von individueller Mobilität, will ich es mal nennen. Ein anderes ist natürlich das Fahrrad. Sicherlich eins der zumindest unter Umweltaspekten günstigsten Fortbewegungsmittel. Sogar in einer Elektrovariante zwar jetzt nicht mehr ganz so verträglich, aber im Komfort deutlich besser. Und insofern sind wir dann, ich sag mal, zu einem E-Bike gelangt. Es war mehr so ein glücklicher Zufall eigentlich, dass wir da jetzt eins im Keller stehen haben. Und das habe ich dann jetzt auch gerne immer wieder benutzt und bin damit dann zur Schule geradelt und dann auch wieder zurück. Die Strecke ist auch überschaubar. Das ist also in einer über kurzen Zeit, halbe Stunde dauert das ungefähr. Für jede Richtung ist das möglich. Und wir haben sogar noch einen Vorteil. Wir haben nämlich neben den gerade schon erwähnten Ladesäulen auch eine E-Bike-Garage. Ja, was ist denn das? Also eine E-Bike-Garage. Dahinter verbirgt sich eine naja, so eine Art Container, sage ich jetzt mal, der umgebaut wurde. Man kennt die vielleicht so von Schiffen, von Frachtschiffen, da werden ja so Container drauf verladen und die kann man umfunktionieren. Wenn man sich so an der Längsseite vorstellt, dass da ganz viele Türen wären, dann kann man da eine, beziehungsweise da wurden dann Türen eingebaut und man kann das Fahrrad dort hineinschieben und dort zum einen laden und zum anderen steht es dort aber auch recht sicher, wie in so einer Art, ja, langen Telefonzelle kann man das Fahrrad dort reinstellen und ja, auch laden gleichzeitig. Das System funktioniert wie folgt. Draußen ist ein Display angebracht und wenn man die Garage benutzen möchte, gibt man dort einfach seine Handynummer ein und dann bekommt man eine SMS auf sein Handy geschickt mit einem PIN. Und mit diesem PIN kann man dann diese Kabine aufmachen, zumachen und eben die E-Bike-Garage nutzen. Das kostet nichts, ist kostenlos und wird von, naja, teilweise der Stadt finanziert, die diese E-Bike-Garagen betreibt, beziehungsweise, das habe ich jetzt erfahren, bei unserer Schule ist es so, dass das unsere Schule selber finanziert über den Förderverein. Wohl auch aus dem Grund, dass das mal ein Projekt war, was an unserer Schule gestartet ist. Das war dann doch recht erfolgreich und hat sich dann auch so ein bisschen übers Stadtgebiet so verteilt, dass wir da jetzt mehrere von diesen E-Bike-Garagen haben. Und man sieht auch, dass die extrem gut angenommen werden. Also da gibt es dann immer so ein bisschen Nutzungsstatistiken und man kann dann gucken, wie viele Fahrräder jetzt jeweils in den Garagen drin sind. Ja, und wenn man da so reinguckt, morgens um 6 sind schon fast alle irgendwie entweder besetzt, diese Kabinen, oder aber mindestens reserviert. Das geht nämlich auch. Ich kann eine Garage von zu Hause erstmal reservieren und dann kann ich irgendwann losfahren und weiß dann, ah ja, okay, jetzt habe ich hier meinen Platz auch sicher und komme dann da nicht einfach so an. Man kann natürlich auch einfach mit einem ganz normalen Fahrrad hinfahren und das einfach irgendwo anschließen. Und gleichzeitig gibt es auch noch bei der E-Bike-Garage die Möglichkeit, Leihfahrräder mitzunehmen. Metropolrad Ruhr nennt sich das Ganze. Ich kann da auch noch mal einen Link bei den bei der Folgenbeschreibung mit dabei packen. Und ja, diese Metropolrad Ruhr-Räder, die kann man auch einfach von so einer Station mitnehmen, losfahren und sie dann an irgendeiner anderen Station wieder abstellen. Die sind auch ganz gut verteilt übers Stadtgebiet und insbesondere gibt es da auch noch die ein oder andere Vergünstigung. Wenn man sowieso eine Monatskarte hat, kommt man damit dann günstiger oder vielleicht sogar kostenlos an diese Fahrräder dran oder zumindest für einen gewissen Zeitraum. Insbesondere ist das auch ein Vorteil, der sich bei den Carsharing auszeichnet, also mit dieser Monatskarte hat man dann, entfällt zum Beispiel diese Grundgebühr fürs Carsharing. Insofern ist das, habe ich mich da angemeldet, ohne dass ich irgendwelche größeren Risiken eingehe, zumindest ist nicht finanzieller Natur, weil ja, diese Autos einfach so verwendet werden können. Aber zurück zu den Fahrrädern, also wir haben gleichzeitig auch noch die Möglichkeit, dort Fahrräder auszuleihen und dann kann man damit rumradeln und kann sie dann an irgendeiner Stelle im Stadtgebiet dann wieder abstellen. Alles zu überschaubaren Preisen und recht gut verfügbar. Nächste Option sind sogenannte E-Scooter, die man entweder an der Straße stehen sieht, im Gebüsch liegen sieht oder heute habe ich auch einen gesehen, der aus einer Mülltonne herausragte. Die sind also nicht so beliebt bei dem einen oder anderen, aber die stehen auch recht häufig überall im Stadtgebiet rum. Ja, da habe ich mir dann auch mal diese App geklickt und mal ein wenig ausprobiert. Hier gibt es zwei Anbieter, einmal Lime und einmal Tier heißen die. Auch diese Tierroller bieten eine Integration über zumindest die App unseres Nahverkehrsunternehmens und bieten dann die Möglichkeit, darüber das zu buchen oder so ein Ding zu, ja, zu mieten. Da geht man dann hin, scannt einen Code, dann kann man loslegen oder losfahren. Wobei ich das mehr so als Spaßgerät tatsächlich empfunden habe, als jetzt wirklich als Fortbewegungsmittel. Die Strecken, die man damit zurücklegt, die könnte man sicherlich auch zu Fuß zurücklegen, so weit sind die meist nicht. Längere Strecken werden auf diesen Teilen doch arg unangenehm. Die sind nicht so richtig gut gefedert, die Reifen sind sehr klein und so richtig Spaß kommt dann da auch nicht auf einer längeren Strecke auf. Und naja, es kostet eben auch am meisten von den Varianten, die ich hierzu genannt habe. Ja gut, die Carsharing-Autos, die sind wahrscheinlich, es ist wahrscheinlich sogar günstiger, weil die stundenweise gebucht werden und diese Roller minutenweise. Also wenn man so die reine Zeit betrachtet, sind die wahrscheinlich mit am teuersten. Aber immerhin eine Option, die sich da ergibt, zum Beispiel, wenn man die E-Bike-Garage vor unserer Tür nicht nutzen kann, weil sie schon voll ist, musste ich dann in der E-Bike-Garage am Rathaus auch mal parken und bin dann von da aus mit einem Leim- oder Tierroller bzw. irgendeinem anderen E-Scooter dann den restlichen Weg gefahren. Ja, es gibt also eine ganze Reihe unterschiedlicher Verkehrskonzepte bzw. Möglichkeiten, sich fortzubewegen. Und wenn man sich damit mal so ein bisschen auseinandersetzt, ja, stellt man zunächst einmal fest, dass es schön wäre, wenn es da irgendwie eine integrierte Lösung gäbe. Also eine App, über die ich diese Teile finde, über die ich diese Teile buchen kann und die auch in einer Fahrplanauskunft mit integriert werden. Also ich steige in den Leimroller vor meiner Tür ein, beziehungsweise laufe da irgendwo hin. Dann fahre ich mit der S-Bahn ein, zwei Haltestellen und da wartet dann auch ein Fahrrad, ein Leihfahrrad, mit dem ich dann zu meinem Ziel komme. Also das muss irgendwie schön integriert werden. Die Daten sind ja alle da. Stelle ich mir jetzt vielleicht nicht einfach, aber zumindest nicht unmöglich vor, das Ganze lösen zu können. Am besten dann natürlich auch unter einem Abrechnungskonzept. Nicht, dass ich da hunderte von Buchungen von unterschiedlichen Anbietern habe. Das würde ich mir wünschen, dass so etwas hinhaut. Und die Verkehrsunternehmen, die wären sicherlich die besten Ansprechpartner dafür. Ich meine, die haben die Infrastruktur. Da gibt es auch Kooperationen. Ich hatte ja schon das mit dem Carsharing erwähnt. Nicht nur, dass sie die Grundgebühr da ermöglichen. Ich konnte darüber auch mich verifizieren lassen. Also man muss da seinen Führerschein einmal einreichen. Und das konnte ich bei so einer Infostation bei unserem Verkehrsunternehmen dann einfach mal machen. Das ist sicherlich auch noch nicht das Ende der Fahnenstange. Also diese E-Scooter, Fahrräder, E-Bikes und so. Auch da sind Miet- oder Ausleihmodelle denkbar. Oder interessant, denn tatsächlich so ein E-Bike werde ich jetzt mal testen, wie sich das auch im Winter so anfühlt. Ich habe jetzt zumindest schon festgestellt, wenn das draußen nass ist, sinkt dann die Begeisterung doch stärker. Und ich habe nicht mehr so viel Freude, jetzt mich aufs Rad zu schwingen und loszufahren. Temperatur ist meist nicht das Problem, aber wenn es nass ist, dann wird es ungemütlich. Dann wird es vielleicht auch ein bisschen gefährlicher, wenn man auf der Straße droht auszurutschen. Und wenn es auch dunkel ist, wird man nicht mehr so gut gesehen. Also das ist irgendwie alles noch nicht so ganz optimal. Hinzu kommt, dass es morgen ist ein Warnstreik angesetzt für eben ja bei uns jetzt hier die Bus- und Bahnbetriebe. Die fahren also nicht. Insofern ja mal schauen, wie es dann morgen aussieht, wie ich hin und auch wieder zurückkomme. Welche Wege vielleicht auch meine Schüler begehen in dieser Situation, um dann hinzukommen oder eben auch nicht hinzukommen. Heute gab es schon die ersten Anfragen. Ja, was ist denn, wenn ich nicht kommen kann? Kann ich mich da nicht einfach zuschalten? Und da zeigt sich ja eben ein Vorteil, den wir jetzt aus dieser Schließungszeit hatten, dass es da weniger Berührungsängste gibt und man viel einfacher jetzt sagen kann, ja, wenn es nicht geht, wenn man nicht hinkommt, dann kann man jemanden hinzuschalten. Mal schauen, wie es so morgen ist, wie viele dann letztendlich da sind und wie ich hin- und zurückkomme. Drückt mir die Daumen, wenn ihr noch ein interessantes Verkehrskonzept kennt, was ich jetzt vergessen habe, schreibt es irgendwo ins Internet. Also entweder bei der Folge direkt einen Kommentar hinterlassen, das wäre mir eigentlich am liebsten, Oder bei Twitter kann man auch was reinschreiben. Da kann man auch reagieren. Oder ich glaube, bei YouTube gibt es das ja auch. Da kann man dann auch nochmal einen Kommentar hinterlassen. Die Kommunikationskanäle sind vielfältig. Das war es an dieser Stelle jetzt erstmal über unterschiedliche Mobilitätskonzepte jenseits Bus, Bahn und Zug und Auto. Da gibt es mehr, als man sich so vorstellen kann. Da kann man eine ganze Menge entdecken. Und ja, die Corona-Zeit habe ich genutzt, um das Ganze mal ein bisschen mir anzuschauen. Ich wünsche euch alles Gute, hoffe, euch geht es gut und verbleibe wie immer mit den Worten: Wascht euch schön die Hände, lasst es euch gut gehen, bleibt gesund und symptomfrei und tschüss.